Kapitel 2. 13. August. Das ist lieb von dir, dass du dir Zeit für mich nimmst. Das ist doch selbstverständlich, sagt Beate selig zu ihrer Freundin Petra. Wozu sind denn Freundinnen da? Deine Stimme klang am Telefon sehr aufgeregt. Was ist passiert? Aber bevor du erzählst, möchtest du einen Kaffee? Gerne, antwortet Petra leise. Während Beate in der Küche den Kaffee vorbereitet, versucht Petra, ihre Gedanken zu ordnen. Sie denkt zurück an die Begegnung mit Jürgen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie mieteten eine kleine, preiswerte Wohnung. Von ihren Eltern wollten sie nichts geschenkt haben. Sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Jürgen war ehrgeizig. Er wollte Karriere machen. Er arbeitete hart. Petra begleitete ihn oft zu politischen Veranstaltungen. Sie waren ein attraktives Paar, das überall gern gesehen wurde. Jürgen hat es schon weit gebracht. Obwohl er erst 32 Jahre alt ist, wurde er vor einem Jahr zum Parteivorsitzenden gewählt. Damit gibt er sich aber nicht zufrieden. Er hat größere Pläne. Berlin winkt. Vor 4 Jahren zogen sie von der Nordstadt in ihre neue Wohnung in der Brabanter Straße. Sie hatten es geschafft. Die wenige freie Zeit, die sie hatten, verbrachten sie mit Spaziergängen in der Karlsaue und in dem wunderschönen Bergpark Wilhelmshöhe. Petra merkt gar nicht, dass ihre Freundin ins Wohnzimmer zurückgekommen ist und die Kaffeekanne auf den Tisch gestellt hat. Milch? Wie bitte? Ach so, entschuldige Beate, ich war ganz in Gedanken. Macht nichts. Was ist los? Beate gießt etwas Milch in den Kaffee. Irgendetwas stimmt nicht mit Jürgen. Er benimmt sich seit einigen Wochen mehr als seltsam. Wir reden kaum miteinander. Wenn ich ihm Fragen stelle, weicht er mir aus. Früher, das heißt bis vor etwa 5 Wochen, war er die Liebenswürdigkeit in Person. Mir gegenüber aufmerksam. Und dann, mit einem Mal, war er anders. Du weißt ja, dass Jürgen vor einem Jahr Geschäftsführer einer großen Autofirma geworden ist. Das Geschäft läuft zurzeit nicht so gut wie gewohnt. Das hat wohl auch mit der komplizierten wirtschaftlichen Situation zu tun. Es könnte sein, dass die Schwierigkeiten größer sind, als Jürgen glauben möchte. Petra trinkt einen Schluck Kaffee. Selbst wenn es Schwierigkeiten in der Firma gibt, das erklärt doch nicht das Verhalten deines Mannes. Du hast recht, Beate. Dann gibt es eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder läuft etwas mit seiner politischen Karriere schief, oder... Petra sieht Beate an. Du weißt, woran ich denke? Das muss aber nicht sein, Petra. Was denn sonst? Jürgen hat eine Geliebte, mit der er sich heimlich trifft. Ja, so muss es sein. Ich habe deutlich gehört, wie er am Telefon sagte, ich dich auch. Was meinst du wohl, in welcher Situation man sowas sagt? Beate rückt näher zu Petra. Petra, ich sehe, wie du dich kaputt machst mit all den Fragen, die du dir stellst. Ich rate dir dringend, einen Privatdetektiv zu engagieren. So kannst du nicht weiterleben. Ich kenne einen, der sehr gut ist. Er heißt Patrick Reich. Warte einen Augenblick, ich hole seine Telefonnummer.